Was ist die Häresie? Die Häresie ist ein schuldbarer Irrtum des Verstandes, durch den man eine Glaubenswahrheit hartnäckig leugnet. Ja, für die Finiheit ist jedes Unwissen schuldbar, gibt es keinen unentschuldbaren Irrtum. Aber gut, spinnen Sie gerade irgendwas zusammen. Die Kirche hat es ihm anders gelehrt. Ein schuldbarer Irrtum des Verstandes, also wo man es besser weiß oder wissen müsste, wodurch eine Glaubenswahrheit hartnäckig geleugnet wird. Also nicht eine falsche Aussage irgendwie, wenn man es nicht besser weiß oder sich versprochen hat, sondern es wird eine Glaubenswahrheit geleugnet und zwar auch hartnäckig, also mit Verstand und Willen. Bei jeder schweren Sünde, aber hier die schwersten Sünden überhaupt, die gegen die Tugend des Glaubens, gegen Gott direkt gerichtet sind.